Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema öffentlicher Stadtverkehr. 1. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem öffentlichen Personennahverkehr und dem Umweltschutz? Man sagt, der Autoverkehr verschmutze die Luft der Großstädte am meisten. Daher versuchen Autohersteller in Zukunft, umweltfreundlichere Modelle zu konzipieren und zu bauen. Hybride und Elektroautos sind also die Fahrzeuge der Zukunft. Wie problematisch das Thema ist, zeigen die Abgasskandale der deutschen Autoindustrie in den letzten Jahren. Der öffentliche Stadtverkehr bietet eine Alternative, nicht nur, weil es da viele gas- oder strombetriebene Fahrzeuge gibt, sondern auch, weil sie große Menschenmengen transportieren können. Würden mehr Verkehrsteilnehmer mit Bussen und Straßenbahnen fahren, wäre das ein großer individueller Beitrag zum Umweltschutz. 2. Was für Verkehrsprobleme sind für Großstädte typisch? Neben der je nach Lage unerträglichen Lärmbelastung durch Fahrzeuge in Großstädten sind hier Verkehrsstaus und Smog zu nennen. Der Grund für den Stau, das heißt den zum Stillstand gekommenen Verkehr auf einer Straße, ist die zu hohe Anzahl von Fahrzeugen auf einer Strecke in den Hauptverkehrszeiten. Unfälle und Baustellen können ebenfalls Staus auslösen. Das mit Abstand größte Verkehrsproblem der Metropolen ist aber der Smog. An heißen Sommertagen kann die Stadtluft dermaßen verschmutzt sein, dass Städte häufig einen Smog-Alarm ausrufen. Das heißt zum Beispiel, dass sie Fahrverbot für jedes zweite Auto erlassen, dafür aber den öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen. 3. Wie kann man das Ticket für den Stadtbus kaufen? Für jede Fahrt benötigt man vor Fahrtbeginn ein gültiges Ticket. Kinder bis 6 Jahren fahren, glaube ich, kostenlos mit. Man kann das Ticket beim Busfahrer, an Ticketautomaten oder im Kundencenter kaufen. Das Ticket muss vor Fahrtantritt entwertet werden. Der Fahrgast stempelt sein Ticket, indem er es in den Entwerter einschiebt. Ohne gültiges Ticket gilt die Fahrt als nicht bezahlt und bei einer Kontrolle müssen Schwarzfahrer mit einer Strafe rechnen. Man steigt an der vorderen Tür beim Fahrer ein, kauft bei ihm ein Ticket oder zeigt seine Monatskarte vor. Für Rückfahrten muss ein neues Ticket gekauft werden. Bei mehreren Fahrten wird das Achterticket empfohlen, bei dem man im Vergleich zum Einzelticket Kosten sparen kann. 4. Wie benutzt man Bus und Straßenbahn? Ich steige an der vorderen Tür beim Fahrer ein und zeige meine Monatskarte vor. Oder ich kaufe bei ihm ein Ticket, das ich gleich entwerte. Generell gilt, zuerst aussteigen lassen, dann einsteigen. Die Fahrt beginnt. In den Fahrzeugen weisen die Informationsbildschirme und die Ansagen auf die nächste Haltestelle hin. Wenn ich aussteigen möchte, drücke ich den Stopp-Knopf. Das Fahrzeug wird an der nächsten Haltestelle halten. Sobald der Bus an der Haltestelle zum Stehen gekommen ist, drücke ich nochmal den Stopp-Knopf an der Haltestange bei der Tür. Das Fahrzeug wird an der nächsten Haltestelle halten. Sobald der Bus an der Haltestelle zum Stehen gekommen ist, drücke ich nochmal den Stopp-Knopf an der Haltestange bei der Tür. Die Tür öffnet sich. Auch beim Aussteigen gilt, dass Einsteigende an der Haltestelle zuerst mich aussteigen lassen. 5. Welche Pros und Kontras der Zugfahrt kennen Sie? Die Bahn ist billiger und umweltfreundlicher als das Auto. Er hat manchmal Internet und wenn man ankommt, hat man kein Ärgernis mit der Parkplatzsuche. Und während der Fahrt kann man auch lesen oder gar ein Nickerchen machen. Die Liste der Nachteile ist aber länger. Der Zug fährt nicht immer und nicht überall hin. Ohne Umsteigen kann ich zum Beispiel nicht von Szeged zum Balaton fahren. Man muss sich nach dem Fahrplan richten. Die Abteile riechen unangenehm und es kann extrem heiß da drin sein, wenn die Klimaanlage wieder außer Betrieb ist. Und man muss mit unbekannten Leuten zusammensitzen oder kann gar nicht sitzen, weil es keinen Platz mehr gibt.